Nej, vi har fanget en om til Legion of Bokoa. Ah, det var det, jeg sådan ikke op. Legion of Bokoa? Ah, Bokoa. Ah, ah. Jeg hørte Legion of Bokoa stedet. Ja, ah. Det har der ting opgekürzt. Ah, ah, nej, jedenfalls. Nette Typen. Also, ich freue mich immer, wenn ich sie, ich freue mich auch, wenn ich beim Furke so trifft. Die sind aus deiner Gegend, oder was? Das sind Wiener. Ja, eh aus deiner Gegend. Naja, Wien ist ja nicht mehr Gegend. Ja, du kannst nichts dafür, dass du ein Österreicher bist, ne? Ja, reden wir da jetzt lieber nicht weiter. Die machen, mir taugt deine Musik wirklich. Sie haben jetzt, sie arbeiten gerade am Album und Erstes Album, zweites Album, drittes Album, was? Das erste, glaube ich. Ja? Ich hoffe, dazu jetzt kein Blödsinn, so viel gelüncht. Das Endprodukt dann einfach zuschicken? Sagst denen schön groß, was du triffst? Sind doch herzlich eingeladen, wenn das nächste Mal irgendwo in ihrer Gegend sind, so irgendwie anschreiben. Können wir ruhig irgendwas machen. Und da holen wir jetzt deine, das ist eine 2 Minuten 53 Geschichte. Bei der Play Festival Tour, das war bei den Playoffs, habe ich mich irrsinnig gefreut, dass dabei waren, dass ich wieder gehört habe, weil ich komme ja doch auch nicht so oft dazu, dass ich mir einfach so irgendwie in Wien Konzerte anschaue, ohne dass ich irgendwas machen muss. Hast du dann von denen dann noch irgendwas mitgenommen? Die haben nämlich auch ein Video auf YouTube. Da unten, ganz unten. And I Wonder heißt das nämlich. Das ist ein irrsinnig geiles Video. Wo Bekannte von mir die Schrückkarte eine Leiche spielt. Ja. Ganz gut, muss ich sagen. Leiche muss man nicht viel kennen, ne? Ja, gut ausschauen. Der Michi von den Legion of Bokoa hat schon gesagt, die schönste Leiche der Welt. Da mag ich ihm recht geben, bis halt ich. Bis halt mir das zeitliche segnet, dann bist halt du die schönste Leiche. Warte, irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wollte noch einen schönen Gruß an die Angie sagen. Hallo, die Angie. Angie? Die jetzt hoffentlich brav zuhört. Angie? Genau diese, die wir fast mit ihren Gipsfuß, einen eigenen Gipsfuß beim letzten Weiberum Besuch beschert hat. Welche dabei von den Catastrophe so viel mit unterwegs ist, ne? Genau. Die Schwester vom Zeppi, ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob der Zeppi zuhört, auf alle Fälle ein schön großer Antenne. Der hat ja schon ein wenig Kritik geäußert an die Children of Bodom. Warum? FSK 0. Neuen Album, oder was? Wegen diesem. Hier hat er gemeint, hin und her, aber ich lasse mich von dem nicht Ding, wir werden uns noch an der Wahrheit nicht. So soll es sein. Jetzt suchen wir uns hier mit der Geschichte, was sonst du da mitgebracht hast, und dann hinten noch schneidest du mir gleich Musik von Erna. Ich möchte ganz kurz sagen, 2 Termine hätte ich noch von Erna, und zwar ist das am 28.06., wenn es wen interessiert, spielen die Legion of Bokoa im Viper Room bei dem Frostbite Finale, ich weiß nicht, das ist auch so ein Contest, was das genau ist, weiß ich nicht. Und am 13.07. spielen sie beim Decadence ebenfalls im Viper-Room, da werde ich vielleicht auch schauen, das weiß ich noch nicht, wie ich Zeit habe. Ich werde mich bemühen, ich freue mich auch, wenn ich es wieder sehe. Ich habe die offizielle Einladung gekriegt von Michi, dass ich kommen soll. Ich habe gesagt, ja, ich werde mich bemühen und ich werde mich wirklich bemühen, dass ich komme. Da im Hintergrund hört man gerade bei uns die Rettung vorbei glühen. Hat nichts mit der Leicht zum tun, von der wir gerade geredet haben. Ich hole eine andere Leicht. Ja, schönen Gruß vom Resus wieder nur noch sagen, hat er geschrieben. Okay, dass wir das auch gemacht haben, sondern jetzt suchen wir mal eine. Ein Gedicht. Ein Gedicht. So schön kann ich es hin. Ja, in einer bayerischen Mundart war das jetzt, ne? Ja. Schnell gesagt, schwarz am Schreiben. Dann wir hören uns in knapp 8 Minuten. Ja, das. Auf Einführung stehe ich voll. Bis gleich. Grüß euch miteinander. Austrian Metal on Tour. Heute bei der Planet Festival Tour. Wir sind in der Jury, der Rob und ich. Ich habe mir jetzt die dritte Band geschnappt. Ich lasse euch den Namen selber sagen, nicht, dass ich es verhaue. Wir sind Legion of Bokoa. Ihr habt es ja gespielt, also wir sind jetzt mittlerweile in den Playoffs. Ihr habt die Vorrunde geschafft. Wie war die Vorrunde für euch einmal? Die Vorrunde war irrsinnig cool. In der Szene spielen ist immer schön. Der Sound passt da gut. Publikum war spitze. Und jetzt wird es halt spannend, weil Publikum und Jury. Also mal schauen, was jetzt in den Playoffs noch geht. Ja, also ich muss sagen, war ein sehr guter Auftritt. Bei euch kennt man der Fahrenheit, ohne jetzt, dass ich zu viel verrate, aber es ist einfach, Erfahrung kann man nicht kaufen. Die einen sagen Erfahrung, die anderen sind alte Leute. Walter. Ich glaube, der Walter ist 1000 Jahre alt. Ich glaube, der Walter ist allein öder als wir vier gemeinsam. Und dann. So jetzt auch zählen dabei. Jetzt einmal, wie schätzt ihr selber eure Chancen ein, jetzt alleine einmal beim heutigen Tag, dass ihr weiterkommt? Ich glaube, unser Gig war recht okay. Wir haben von Anfang bis Ende Vollgas gegeben. Publikum war begeistert. Ob wir jetzt wirklich weiterkommen oder nicht, ist eigentlich nebensächlich. Das Wichtige war, dass wir die Bude gerockt haben und dass die Leute Spaß gehabt haben. Ja, also so wie ich das einschätze, haben die Leute einen Haufen Spaß gehabt mit euch. War cool. Ja. Nächste war dann Halbfinale im Gasometer. Da werden dann schon ein paar mehr Leute sein. Wie ist das für euch? Habt ihr schon mal vor, sage ich mal, mehr Leute als wie heute? Ich sag, knapp 400 Leute sind da. Habt ihr schon größere Sachen angespielt? Das ist jetzt komplett unterschiedlich, nachdem wir gemeinsam ungefähr, was halt 75 oder 80 Jahre schon auf der Bühne stehen. Natürlich zusammengerechnet in verschiedenen Bands haben wir da auch unterschiedliche Erfahrungen. Ich glaube, mein größtes Konzert war so ungefähr vor 300 bis 400 Leuten, aber was halt, wo habt ihr gespielt? Der Donauinselfest war damals Highlight vor ein paar tausend Leuten sicher. Ja. Also dann wird Gasometer wieder Kleinigkeit für uns. Sehr gut, ja, also ich auf jeden Fall werde das beobachten, vor allem auch, wenn ihr weiterkommt. Und ich würde sagen, wenn es weiterkommt, unterhalten wir uns im Gasometer das nächste Mal, wenn es euch recht ist. Jawohl. Passt, dann sage ich danke. Hoffentlich. Natürlich machen wir kurz Werbung in eigener Sache. 8.3. haben wir wieder einen Benefiz-Gig. Da hoffen wir natürlich, dass ihr auch vorbeischaut als Gäste. Auf jeden Fall. Gespendet habt ihr schon brav. Von dem her auch nochmal danke. Und ja, ich würde sagen, wenn es weiterkommt, wir unterhalten uns weiter dann im Gasometer. Danke. Danke. Danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Your body's getting cold, your face is turning white, your eyes are empty and they're looking my way. Your head is close to mine, we touch like lovers do.